لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. يعني ihr habt so lange den Iman nicht gemacht, bis ihr für euren anderen Bruder, den ergebenen Bruder, den Muslim Bruder von Khair, nicht das wünscht, was ihr für euch selber wünscht. Deswegen, was hier bringt das Alisatu Assalam eigentlich auf den Punkt, was damit gemeint ist. Weil das ist ja eine gewaltige Aussage, wenn man sagt, ihr habt kein Iman, wenn ihr für euren Bruder nicht das gleiche wollt wie für euch selbst. Es geht um den Gläubigen. Es geht nicht um die Leute, die Schirk haben in ihrer Aqida. Es geht auch nicht um Leute, die Schirk haben in ihren Taten. Es geht um gläubige Muslime. Und die müssen wir gut behandeln, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Brüdern gemacht hat. Es geht um die Brüderlichkeit im Glauben, Brüder. Genauso wie Allah azza wa jalla es sagt, innamal mu'minuna ikhwa. Ohne jeden Zweifel, die Gläubigen sind Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch unseren Glauben zu Geschwistern gemacht. Und hier ist eine Sache, Brüder, das muss im Kopf von jedem Gläubigen eingeritzt werden. Wenn wir einen Bruder haben, der ist ein Mu'min, yani, er hat so geglaubt, wie Allah subhanahu wa ta'ala das will. Er ist beri von den Tawarid und er ist auch beri von jeder Art von Schirk. Und dann ist der Iman von diesem Bruder für uns Qati. Egal, was er für eine schlechte Akhlaq hat, er ist besser als der Kuffar, der anscheinend so am besten ist. Es gibt keinen Kuffar, die gut sind, aber es macht Anschein, als wenn ein Käfer vom Akhlaq her besser als ein Muslim ist. Das mag vielleicht oberflächlich so sein, trotzdem, bei Allah subhanahu wa ta'ala und in unserer Religion, der Muslim, der glaubt, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es will und von jeder Art und Weise von Schirk beri ist, von Schirk frei ist, er hat keinen Schirk in seiner Aqida, er kann noch so kaputt in seinen Akhlaq sein, er ist unser Bruder und er ist besser als der beste Muschnik und er ist auch besser als der beste Käfir. Das müssen wir verstehen. Warum? Ich sage das nochmal. Allah subhanahu wa ta'ala in dem Illa, in dem Sabab, in dem Grund, was ich gerade gesagt habe, in dem Vers, durch unseren Glauben hat Allah azza wa jalla uns zu Brüdern gemacht. Nicht durch unseren Akhlaq. Deswegen urteilt über Muslime nicht zu sehr, wenn sie Probleme haben, sondern macht auf eine schöne Art und Weise Nasiha.